Der Chef des Asienstrategiezentrums des Wirtschaftsinstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften sagte kürzlich, der Kurs der DVJK auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte bestätige in der Praxis eine Lebenskraft. Trotz aller Sanktionen und Drücke habe die DVJK ihre starke atomare Abschreckungskraft besessen und auch beim Wirtschaftsaufbau die Erfolge errungen. Mit den Sanktionen könne man die Frage der DVJK nicht lösen und es sei unvorstellbar, der DVJK ein Zugeständnis abzuringen.